US-Präsident Obama will mit verbindlichen Zielen den CO2-Ausstoß der Kraftwerke in den Vereinigten Staaten mindern. Der Präsident sprach vom wichtigsten Schritt, den die USA bislang gegen den Klimawandel unternommen hätten. Gegenwind aus dem republikanischen Lager ist ihm sicher. Jan Bösche. Der neue Klimaschutzplan zielt besonders auf Stromkraftwerke. Von ihnen stammt ein Drittel des CO2-Ausstoßes in den USA. Bislang gibt es noch keine Grenzwerte für CO2. Nach dem neuen Plan der Obama-Regierung soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um 32% gesenkt werden, verglichen mit dem Jahr 2005. Gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren Energien gesteigert werden. Wie die einzelnen US-Bundesstaaten die Ziele erreichen, bleibt ihnen selbst überlassen. Obama erwähnte ausdrücklich auch die Atomkraft als Möglichkeit, weniger CO2 zu produzieren. Obama warb eindringlich für seinen Plan. Es gebe ein zu spät, wenn es um Klimawandel gehe. Er bedrohe schon jetzt die nationale Sicherheit der USA, ihre Wirtschaft und die Gesundheit der Kinder. Der Deutsche Mieterbund fordert den Bund auf, jedes Jahr mindestens 1 Milliarde Euro bereitzustellen, damit Sozialwohnungen für Flüchtlinge und Menschen mit geringem Einkommen gebaut werden könnten. Ivo Maroschek. Das fordern die Länder und die Kommunen schon länger. Jetzt haben sie anscheinend eine Verbündete direkt im Kanzleramt gefunden, nämlich Aydan Özus, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Sie macht sich jedenfalls die Forderung zu eigen. Eine Verdoppelung der bisherigen Milliarde sollte es mindestens sein, sagte Özus der Rheinischen Post. Denn auch die Zahl der Flüchtlinge habe sich ja verdoppelt. Der Deutsche Mieterbund warnt dagegen schon vor dem nächsten Engpass. Zwischen den Flüchtlingen, die bleiben dürfen, und Menschen mit niedrigem Einkommen drohe Konkurrenz um bezahlbare Wohnungen. Schließlich sei die Zahl der Sozialwohnungen seit der Wiedervereinigung von 4 Millionen auf 1,5 Millionen gesunken. In der Debatte um Landesverrat durch Journalisten des Internetblogs Netzpolitik.org sieht Renate Künast von den Grünen, die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, den schwarzen Peter bei Bundesjustizminister Heiko Maas. In diesem Programm sagte Künast: Das ist eigentlich der Skandal, dass wir jetzt einen Justizminister haben, der erst nachdem es öffentlich war und die ganze Öffentlichkeit darüber diskutiert, über diesen ungeheuerlichen Vorgang, hier einen Landesverrat anzunehmen, erst dann wirklich interveniert, weil er behauptet, vorher kritisch gewesen zu sein. Aber offensichtlich hat es keiner beim Generalbundesanwalt gemerkt. Und ich will noch mal sagen, über was wir reden. Wir reden über die Verfolgung von Journalisten. Das hat seit Jahrzehnten so nicht gegeben. Und Journalismus ist ja ein begründendes Merkmal einer Demokratie und einer Gewaltenteilung, dass man also öffentlich über etwas berichtet. Wir wollen, dass öffentlich auch dargestellt wird, parlamentarisch und öffentlich, wie die Abläufe hier waren. Wer will, dass sich solche Zugriffe auf die Presse nicht wiederholen und Angriffe auf die Pressefreiheiten nicht wiederholen, muss jetzt sagen, wo die Fehler in diesem Verfahren waren und wer sie gemacht hat. Bundestagspräsident Norbert Lammert von der CDU hat sich für eine 5-jährige Legislaturperiode des Bundestages ausgesprochen. Seine Stellvertreterin Petra Pau von der Linkspartei stimmte dem Vorschlag in dieser Sendung prinzipiell zu, schränkte aber ein: Allerdings gepaart, und da unterscheide ich mich von meinem Präsidenten, mit der Einführung von Elementen direkter Demokratie, weil die Bundesrepublik ist aus meiner Sicht in Sachen direkter Demokratie noch immer ein EU-Entwicklungsland. Und an einer Stelle bin ich übrigens mit meinem Bundestagspräsidenten einer Meinung, weil bevor er über die Verlängerung der Legislaturperiode gesprochen hat, sprach er über das Thema Wahlgesetz. Ich denke, wir haben hier Hausaufgaben zu machen, endlich ein Wahlgesetz zu schaffen, welches wieder die Voraussetzung schafft, dass jede Stimme tatsächlich dasselbe bewirkt und dass ausrechenbar ist, wie groß der Bundestag wird. Und daran gekoppelt dann auch zu schauen, ob die Legislaturperiode länger wird, das wäre sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Seit Donnerstag sorgt ein tropischer Wirbelsturm für wolkenbruchartige Regenfälle in Myanmar. Udo Schmidt. Bis zu 4 Meter hoch steht das Wasser in vielen Orten der Rakhine-Provinz an der Grenze zu Bangladesch. Von vielen einfachen Häusern ragt gerade noch das Dach aus dem Wasser. Insgesamt sind 200.000 Menschen in 11 der 14 Provinzen Myanmars von den Überschwemmungen betroffen. Die Hilfskräfte befürchten, noch hunderte Tote zu finden, wenn sie in den kommenden Tagen in abgelegene und derzeit von der Außenwelt abgeschnittene Regionen vordringen. Inzwischen trifft Hilfe ein, sowohl von der Regierung Myanmars als auch aus dem benachbarten China.